Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 21. In der letzten Folge sprach ich unter anderem über unangenehme Insekten und Neukescher. Nun ergab es sich, dass ich auf einem alten XP-Rechner nach Bestandteilen eines Caches der Holden recherchierte. Dabei fiel mir ein Tondokument aus dem Jahr 2010 in die Hände, was ich lange verschollen glaubte. Auch damals haben Herr Tünnes und meine Wenigkeit schon über diese Themen gesprochen. Leider war die Anordnung in der damaligen Folge etwas wirr, daher habe ich die entsprechenden Passagen thematisch neu arrangiert. Doch hört selbst. Buchen sollst du suchen. Von Eichen sollst du weichen. Ja. Gut, dass hier nur Tannen stehen. Manchmal haben wir Glück. Aber auch nur manchmal. Weil da, wo Tannen sind, da gibt es auch keine Zecken. So, jetzt höre ich mal auf zu blitzen. Zecken. Apropos Zecken. Wofür brauchst du Zecken? Zecken? Ach, Zecken. Guck mal, Zecken gibt es ja auch als Attribute, weißt du ja, ne? Und Schlangen auch. Stimmt. Zecken gibt es und Schlangen gibt es als Attribute. Weißt du, was für ein Attribut fehlt? Ja, Tigermücke, Pferdebremse, nee. Eichenprozessionsspinner. Ach, das erinnert mich ja an einen. Nee, finde ich ein bisschen doof, kommen die Wildschweine schon wieder nicht. Ja, zum Kotzen, aber dafür kommen ja vielleicht die Mücken. Ja, eine war schon da, aber es ist verdammt wenig hier. Also. Damit wir wieder bei den Attributen sind. Ja. Für Schlangen und Zecken gibt es die, aber für Tigermücken und Pferdebremsen nicht. Total unterbewertete Tiere. Meinst du? Auch Eichenprozessionsspinner oder Hirschlausfliegen oder Kriebelmücken. Kennst du die? Nee. Echt nicht? Ich kenne nur Herkules. So eine Zecke, ne? Nee, Herkules ist so ein Kraut, so ein Gewächs. So. Darfst nicht anpacken, kriegst du super Verbrennung. Ach so, das Ding meinst du? Nee. Die hat so einen tollen Namen mit A. Musst du Elli fragen, die kennt ja bestimmt die lateinische Bezeichnung mit drei Unterstrichen allen Familiennamen. Nee, das ist, die hat so Ambrosia. Ich glaube, Ambrosia heißt sie. Die hat so einen richtig netten Namen. Da denkst du so, hey, du kriegst jetzt gleich deinen Manner. Und wenn du es anpackst, dann hast du Allergie und Schübende und Pusteln. Du bist ein bisschen am Arsch. Das tut weh. Aber das ist ja hier mit den Viechern auch. Ne? So eine Pferdebremse, die kann Milzbrand auslösen. Und die Weilscher-Krankheit. Aha. Kennst du Tularemie? Was ist das? Oder Borreliose? Borreliose kennst du, ne? Oder ja, Schlafkrankheit? Das ist irgendwas, was man von den Zecken kriegt. Mhm. Aber die kriegst du auch von dieser Pferdebremse. Aha. Man sagt sogar unter Umständen, dass die HIV übertragen können. Unter Umständen. Also man hat das jetzt noch nicht bestätigt, aber durch den Rüssel passt das Virus durch. Oder so eine Hirschlausfliege. Eine Fliege? Fliege. Fliege. Hirschlausfliege. Aha. Die sind total ätzend. Die sind nur so ein paar Millimeter groß. Dann fliegt die dich an, schmeißt die Flügel weg und saugt sich an dir fest. Und hat dann keine Flügel mehr. Nee, braucht die aber auch nicht. Und dann überträgt sie dir so einen Erreger und dann kriegst du Pusteln auf der Haut und deine Herzklappen stehen still. Aber dafür gibt es kein Icon. Genauso wenig wie für FTFs. Ja, aber es ist doch gefährlich. Da gibt es doch so ein Totenkopf-Symbol. Kann man das doch nehmen? Nee, das ist ja nur für gefährliches Terrain. Oder hier so eine Tigermücke. Kennst du die Tigermücke? Das sind die rot-weiß gestreiften. Ne? Ja, die machen Dengue-Fieber oder so ein West-Nil-Virus. Gibt es die hier? Ja. Ich glaube, im Frankfurter Raum ist die mal aufgetreten. Ob die jetzt mittlerweile weg haben, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, wir kriegen hier nur so einen Schrott. Oder hast du schon mal Eichenprozessionsspinner gesehen? Die habe ich mal an einem Kasch gesehen. Absolut geil. Ne? Dann, wir stehen so, ich war mit dem Sven da, auf irgendeine Rückfahrt. Ich glaube, war von so einem Mega-Event. Rückfahrt nach Hause. Kommen ja, an einem Baum vorbei. Da sollte dann eigentlich der Kasch sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob der da war, aber auf jeden Fall kommen so Raupen hintereinander, so der eine am Kopf vom Gesäß der anderen, so als Prozession, so als eine lange Schlange den Baum runter. Ne? Und dann dachte ich noch so, hey, weil ich hatte mal von Eichenprozessionsspinnern gehört. Sind das so Arschkriecher-Raupen? Nee, die sind nur so, ja, in Reihe gehen die halt da runter. Sieht total klasse aus, darfst aber nicht nah dran gehen, weil die schmeißen ihre Härchen weg, also wenn die sich häuten. Ne? So, und diese Härchen, die werden im ganzen Wald quasi verteilt. Und diese Härchen, die machen Hautausschläge so mit richtig juckenden Quaddeln und Bronchitis und so einen schmerzhaften Husten und Asthma und so richtig so die miesen Sachen. Und wenn Hunde das in die Nase kriegen, dann drehen die total ab. Ja, aber bei OC ist es so, ne? Da kommen ja die meisten Neulinge rüber rein. Ja, aber nur so lange, bis sie dann merken, dass es GC gibt. Ja, und dann sind sie bei GC wieder Newbie. Ja, macht ja nichts, aber was? Ich meine, Newbies sind ja sowieso so ziemlich das Letzte. Meinst du? Mhm. Weißt du warum? Ne, sag. Die machen eigentlich alles falsch. Die machen alles falsch? Mhm. Alles machen die falsch. Und weißt du warum? Die können gar nicht anders. Weil es denen keiner erklärt. Warum erklärt es denen keiner? Ja. Also, weil keiner was mit denen zu tun haben will. Ich habe hier so ein ganz geiles Listing. Ach, erzähl. Das ist auch wieder so ein klassisches Ding. Ganz geil. Ist veröffentlicht worden von... Wer hat es gemacht? Kano und Siki haben es gepublished am 8. Juli. Cool. Dann stell dir vor, was passiert. Die ersten FTF-Jäger machen sich auf die Reise. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5 DNFs. Och. Und am 18. Juli, ganze 10 Tage später, lockt einer Need Maintenance. Letztes Mal waren wir wenigstens bei Station 1 erfolgreich. Leider suchten wir wieder vergeblich an Station 2. Station 1 ist offensichtlich gemuggelt worden. Da waren wieder die bösen Muggels. Wartung? Fragezeichen. Hm. Ja. Was passiert dann? Ja. In der Abfolge, am 1. August, kommt Kano und Siki und disabled das Ding mal. Der Verstecker? Eine Projektgruppe einer Schule. Na, super. Was auch toll ist, Happy Hunting. Happy mit Ä geschrieben. Cool. Das kann natürlich Kunst sein, aber... Vielleicht war es auch ein Gymnasium. Meinst du, es ist ein Bildungsnotstand? Nee, wir haben keinen Bildungsnotstand in Deutschland. Ist ja in Schleswig-Holstein. Ach so. Da müssten wir vielleicht mal einen Alex fragen. Der kennt sich da aus. Alex, habt ihr in Schleswig-Holstein einen Bildungsnotstand? Nee, ich glaube nicht. Hier bei uns gibt es genug, die es genauso machen. Happy aber mit Ä schreiben. Happy mit Ä schreiben. Und Dosen legen, die gar nicht da sind. Das liegt an der Werbung. Nein, wir sind dahin gekommen ja über das Thema Newbies. Keiner zeigt es ihnen. Hier hat es ihnen auch keiner gezeigt. Mhm. Newbies sind ja eigentlich auch ein Anglizismus. Und bei Anglizismen, da habe ich ja grundsätzlich eine Vermeidungshaltung. Ne? Vermeidung? Ja, ja, ja. Also Anglizismen finde ich doof. Aha. Weil wir sind ja hier in Deutschland. Ne? Und ich finde das traurig, dass das wir alles irgendwie mit Anderleuts Begriffen beitreten müssen, weil wir selber dafür ja schon anscheinend so viele haben, aber die nicht benutzen wollen oder dürfen. Nee, also lass uns das mal vermeiden und lass uns einfach über Neulinge reden. Neulinge sind viel besser als Newbies. Die hören sich auch irgendwie so nach uns an. Sie ist aber ganz schön großkotzig, oder? Was, über Neulinge zu reden? Ja. Oder zu sagen, dass Anglizismen doof sind? Anglizismen sind doof, ja, aber was Neulinge halt warum? Nicht so nett sind. Gibt ja schon ein paar nette. Ja, aber eigentlich sind es doch Fettnäpfchenfinder und Reintreter. Ja, yeah, aber nur, weil es ihnen keiner zeigt. Naja. Apropos keiner zeigt. JR849 hat eine Initiative ins Leben gerufen, JR hilft. Finde ich vom Prinzip her gar nicht so verkehrt. Hat auf seinem Blog oben rechts so eine orange Ecke, JR hilft, und bietet Neucachern Hilfe an. Och. Ich weiß nicht, ob er es ironisch meint. Keine Ahnung. Meint er nicht ironisch, der ist nett. Meinst du? Mhm. Der ist bestimmt nett. Oder hat er keinen Bock mehr auf diese Scheiße in letzter Zeit, überall nur noch hochkommt? Da weiß ich nicht. Also, ich meine, einerseits, weißt du, wir verteufeln die Neulinge, ne, weil sie alles falsch machen. Wir geben ihnen keine Hilfe an die Hand. Ich glaube, dass das Hobby jetzt sowieso über die nächsten 2 Jahre total verkommt. Aber es ist auch schwierig, Neulinge zu finden, weil die verstecken sich ja im Wald. Nee. Nee, kann ich nicht sagen. Also ich hatte jetzt letztens einen, der lief öffentlich um einen Mast herum, an dem ja Aufgaben zu lösen waren. Da sah er nichts. Also fand es nicht. Richtig groß dran, fand es nicht. Ja, dann ging er wieder zurück, dann ging er nochmal hin. Dann kam ein Passant vorbei, hat er den angesprochen, ob er ihm mal sagen könnte, was da steht. Irgendwie wegen Gegenlicht. Also ich habe mir das ganze Spiel eine ganze Weile angeguckt und dann fiel mir auf, nee, muss ein Neuling sein. Bin nachher hinterhergegangen, war gar kein Neuling. Nee? Nee. Hatte schon 300 und. Das heißt ja heutzutage nichts mehr. Warum? Was ist denn für dich ein Neuling? Tja, kann ich nicht wirklich sagen. Aber 300 Dosen ist bei der Dichte, die hier, zumindest in dem Kölner Raum so liegt, ja nicht wirklich kompliziert zu finden. Nö. Das geht ja ratzfatz, machst du 2 Wochenenden, bist du durch damit. Richtig. Wenn du aber 300 Dosen in 6 Jahren gefunden hättest, ja, das heißt, dann kannst du davon ausgehen, dass ja die ersten Dosen, die du gefunden hättest, vor 6 Jahren gelegt worden wären. Und damals gab es diese Mülldosen, die es jetzt gibt, ja noch nicht. Das damals gab es ja nur gute Dosen. Damals konnte sich ja keiner leisten, mal irgendwo Müll hinzulegen und dann reist ein Kascher 200 Kilometer an, um diese Dose zu finden und stellt fest, ey, voll Müll. Oder ein Pettling. Gab es damals schon Pettlinge? Bestimmt. Vor 6 Jahren? Ich glaube, die hat nur noch keiner gefunden für die. Filmdosen gab es damals schon. Das stimmt. Aber Pettlinge? Ja, aber wie definiert man Neuling? Schwierige Frage. Also. Es gibt ja so welche, die innerhalb von einem Jahr mal eben 2.500 Funde machen. Ja. Aber die machen es ja exzessiv. Tradis. Ja. Das dann. Ach, guck mal, da kommen ja schon wieder welche vorbei, die uns stören. Und schwätzen hier rum, aber. Na, komm, die Wildsäure halt wieder eine Stunde später. Na, egal. Ja, aber die Frage ist echt, wie definiert man das? Die Leute, die in einem Jahr 2000 Dosen finden, die sind ja nicht wirklich. Ne? Da warte ich auch ein bisschen auf die Wildsau. Aber hallo. Hm. Okay. Gut, dass ihr nicht seht, was wir hier sehen. Genau, besser ist. Ja. Aber so Leute, die 2000 Dosen in einem Jahr finden, die rasen die ganzen Leitplanken ab, ob die wirklich wissen, wie wir unser Hobby verstehen. Ich glaube, das ist ein Paralleluniversum. Ja, das geht da auch nur um den Fund und nicht um das Drumherum. Die wissen nachher auch gar nicht, was sie gefunden haben, glaube ich. Und wann sie es gefunden haben und wo sie es gefunden haben. Wenn du die irgendwann mal anrufst, so 2 Tage später, immer, du warst auch da und da und hast den und den Cash gefunden. Kann ich mich nicht daran erinnerern. Meinst du, die loggen nur virtuell? War irgendwo hin? Zwischen 100 und 200. Was? Meinst du, die loggen nur virtuell? Nein, gar nicht, aber die können sich da nicht mehr dran erinnern. Mhm. Also ich habe auch festgestellt, ich habe es ja mal gewagt, ein paar mehr Caches an einem Tag zu machen. So eine Power-Cache-Tour, weißt du, so eine gnadenlose Power-Cache-Tour und dann habe ich 5 Dosen gefunden. Und an den Multi konnte ich mich erinnern. Aber dieser andere Ranz da auf irgendwelchen Parkplätzen, ne? Nee, das war sehr schnell weg. Das war auch nicht irgendwie das Erlebnis. Wobei das versaut dir so ein bisschen, also du musst den Multi aber am Schluss machen, ne? Weil sonst versaut dir nachher so eine miese Pinkelecke ein Teil der Erinnerung an den Multi. Aha, Das stimmt. Also das Beste kommt zum Schluss. Immer. Ob du die Rouladen am Schluss isst, nach den Kartoffeln und dem ganzen Zeug, oder ob du den Multi am Schluss machst, nach den Pinkelecken. Oder am besten die Pinkelecken gar nicht. Ja, aber filtert man die raus? Muss man nicht an für sich eine zweite Plattform schaffen, wo man das differenzieren kann? Ja, möchtest du jetzt darauf raus, dass wir sagen, eine Altkascher-Plattform und eine Newbie-Plattform? Ich glaube nicht, da hast du wieder das falsche Wort gesagt, Neukascher wolltest du sagen. Entschuldige, ja, ich wollte Neukascher sagen. Ich glaube nicht, dass es das Problem zwischen Neu und Alt ist. Es sind einfach verschiedene Spiele, die spielen. Mhm. Ich archiviere die Dosen sowieso alle jetzt. Gehen alle weg. Kein Bock mehr. Deine? Jo, alle weg. Weil ja irgendwas mit ist, gehen die Tonne. Er ist ja auch ein Selbstläufer geworden mittlerweile, ne? Ja, ich habe keinen Nerv mehr auf diese ganzen. Also, da muss ich mal reinziehen. Das Logbuch ist voll. Was macht einer? Lockt dir nicht Maintenance auf die Dose. Reiten, bum, bum, Logbuch voll, geht gar nicht. Kommst du da hin, ist da so ein Lokstreifen drin, die ist in dem Fall wirklich nur ein Mikro, da ist die vorne noch ein Drittel Platz und die ganze Rückseite. Und dafür prollt er hier rum mit solchen Loks. Die Leute wissen gar nicht, wofür so ein Need Maintenance überhaupt da ist. Da hätte doch ein normaler Foundlock gereicht mit dem Hinweis, da die Owner kriegen die ja alle. Vielleicht wissen die das nicht, dass die Owner Loks bekommen automatisch per E-Mail. Vielleicht liegt es daran, dass sie das überhaupt nicht wissen. Bestimmt ein Neuling, wa? 200 Funde, okay. Hat er selber eingelegt, weil wenn er eingelegt hätte, hätte er vielleicht schon mal Post haben müssen. Habe ich nicht drauf geachtet, ich bin ja nicht so der Stalker, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht so der Stalker, ich mag keine Hetzreden, ich mag keine Listen für böse Leute. Du bist ja ein richtig braves Kerlchen. Manchmal, aber auch nur manchmal und nur wenn es hell ist. Ach so. Gut, dann reden wir nochmal im Dunkeln über die Ignore-Listen. Aber so ein Maintenance dient ja an für sich dazu, dass dieses rote Kreuzen bei den Attributen angeht, damit man schön filtern kann. Damit man die dann nicht mehr angeht, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ich habe ja festgestellt, wenn sowas kommt, dann sollte man eigentlich hinfahren. Weil den findest du garantiert noch. Also viele Leute stellen sich einfach nur zu dumm an. Beste Beispiel ist jetzt, meine Holde hat ja auch einen Cash gelegt, ne? Nee. Da habe ich, ja, unter anderem einen, der ist relativ einfach zu finden, mitten im Ort. Kamen jetzt 2 DNFs. Der eine war dann schon 2. Mal da, hat ihn immer noch nicht gefunden. Ich fahre gleich mal da vorbei. Jede Wette, der ist da. Jede Wette. Und? Warst schon da? Nee, ich sag, also, ich fahr gleich. Lass sie gleich mal gucken. Auf dem Heimweg fahre ich da vorbei. Jede Wette, der ist da. Aber woran liegt das? Liegt das daran, dass die neuen Mitspieler einfach zu wenig Anleitung kriegen? Dass man denen helfen muss? Wären wir wieder bei JR. Müssten viel mehr Leute geben, die da auch so eine Aktion machen und denen zeigen, wie es geht. Andersrum. Die wollen ja nicht. Nee, so die Öffentlichkeits. Die Gedöne ist auch doof, da kommen immer mehr. Die wollen keine Hilfe. Du kriegst immer mehr mit meinen Kollegen. Die wollen keine Hilfe. Und die wollen deshalb keine Hilfe. Ja, die sind alleine klug heutzutage. Da kann ja jeder alles wesentlich besser als die anderen. Und keiner will bevormundet sein. Und überhaupt, der hat jetzt ein neues Hobby gefunden. Ne? Heißt Geocaching. Kannst du mit dem iPhone machen, ist überhaupt kein Problem. Oder mit dem Android. Super. Weißt du, da geht einer hin und misst hier mit so einem Hightech-GPS-Gerät, weiß ich nicht, wie heißen diese Dinger für ein paar tausend Euro? So ein Vermessungsteil da, macht Zentimeter genau irgendwie, weiß ich, habe ich mal gelesen. Hat dann so ein super Gerät, misst da seine Dose ein, dann kommt er mit dem Ei oder 50 Meter auf. War auch gerade am Regnen irgendwie, weißt du? So am Regnen, dicht belaubt, ja, 50 Meter auf, klar. Es handelt sich dabei übrigens um einen DGPS-Empfänger. Kommen wir zu einem anderen Thema. Im Geocaching-Blog ist nachzulesen, wie man Geocaching in seine morgendliche Routine einbinden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der rasanten Entwicklung der Covid-19-Situation Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben. Daher wird Geocachern empfohlen, die aktuellsten Richtlinien der Gesundheitsbehörden zu befolgen, wenn sie sich zur Teilnahme an Aktivitäten wie Geocaching entscheiden. Dann wird darüber philosophiert, dass man oftmals einen erfolgreicheren, produktiveren und bedeutungsvolleren Tag haben kann, wenn man eine Morgenroutine entwickelt. Die Blogbetreiber kommen unter anderem zu dem Schluss, dass das Rezept für einen perfekten Tag sei, aufzuwachen und den Tag mit Geocaching zu bereichern. Sie fahren mit vier angeblich vielfach bewiesenen Arten fort, um Geocaching in die Morgenroutine einzubinden, von denen ich eine besonders bemerkenswert finde. Mann, ich solle mit einer Meditation beginnen, eine, wie sie schreiben, erwiesenermaßen tolle Art, meinen Tag zu beginnen. Dazu soll ich Geocaching einbinden. Die vorgestellte Technik kann es mir ermöglichen, mein Geocaching-Potenzial zu maximieren. Ich soll es mir bequem machen und damit beginnen zu visualisieren. Ich soll einatmen und daran denken, wie viele Geocaches ich finden werde, dann ausatmen und mir vorstellen, wie viele Tools ich dazu mitbringen muss. Das probiere ich jetzt einmal aus. So, ich habe es mir jetzt hier sehr bequem gemacht und beginne jeden Moment zu visualisieren. Ich werde einatmen und daran denken, wie viele Geocaches ich finden werde. Ausatmen, mir vorstellen, wie viele Tools ich mitbringen muss. Und ja, ich werde euch meine Gedanken mitteilen, damit ihr an dieser Erfahrung teilhaben könnt. Also, ich sitze jetzt hier und werde bewusst erst einmal Probe atmen und dann geht's los. Ich werde diesen einen Cache heute finden. Es ist ein Drive-In, ein Nano im Kreuzungsbereich einer vielbefahrenen Talstraße. Er muss total einfach zu finden sein. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe das Bild aus dem Kartenmaterial direkt vor Augen. Ich weiß, wo wir halten müssen. Es werden nur wenige Meter sein, die zu gehen sind. Da wird er sein. Es wird ein Griff sein. dann werde ich ihn in den Händen halten. Das wird leicht. Tools. Ich werde klar das Navi mitnehmen, obwohl ich es nicht brauchen werde. Ich werde das Klugphone mitnehmen als Backup, wobei ich weder die App öffnen noch telefonieren werde. Ich brauche eine Pinzette, aber ich bekomme das Logbuch auch so raus. Handschuhe, falls er runtergefallen ist. Desinfektionsgel für danach. Ein Schreibgerät zum Eintragen ins Logbuch. Den Rekorder zum Dokumentieren. Und die Holde, die mich mit ihrem Fahrzeug zur Dose bringen wird. Ja, ich bin bereit. Derartig vorbereitet kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich habe darum der Holden Bescheid gesagt, sie möge mich doch bitte einmal zu einer unproblematischen Dose fahren. Ich kann leider nicht selbst fahren, weil A hat sie ihr Auto heute aus Gründen, die in einem anderen Podcast erörtert werden, vor meinem Wagen geparkt und B muss ich mich ja auf die Dokumentation dieses Selbstversuchs konzentrieren und das schließt sich ja dann quasi mit dem Fahren gegenseitig aus. Ich befinde mich gerade im Fahrzeug meiner Holden. Ich hatte ausreichend meditiert und mir ist klar, was ich mitnehmen muss an Utensilien für diesen doch sehr anspruchsvollen Cache. Überlegte ich, ich brauche also auf jeden Fall das Navi, dann diesen Aufnahmerekorder, da ich ja diesen Selbstversuch für euch dokumentieren möchte, eine Pinzette, Handschuhe, ein Telefon, also ein mobiles Endgerät, mit dem man zur Not auch Koordinaten als Backup finden kann. Ein Stift, ganz wichtig. Diesen Cache hat neulich erst wieder jemand als Fund gelockt, obwohl er keinen Stift dabei hatte, sich also nicht ins Logbuch eingetragen hat. Desolate Zustände bei geocaching.com. Über die Neocacher habe ich ja im Vorfeld schon berichtet. So, das Wetter sieht ganz passabel aus. Das Auto läuft ruhig in der menschenleeren Gegend. Wir sind hier auf dem Land, da passiert nicht viel. Mit Berufsverkehr ist groß nicht zu rechnen. Im Moment ist alles im grünen Bereich. Der Tank ist fast voll. Meine Holde stellt den Sportmodus ein. Es ist keine allzu weite Strecke bis zur Dose. Sie ist vorgestern zum letzten Mal gefunden worden. Wir werden sehen. Nach der letzten Wartung sollen angeblich noch 23 Plätze im Nano-Logbuch frei gewesen sein. Ich bin gespannt. 18 Lok waren es seitdem und möglicherweise ist es voll. Wir werden es erleben. Doch durch diese Meditation, die mich positiv auf diese Dose eingestimmt hat, gehe ich davon aus, wird es keine Schwierigkeiten geben. Wir fahren hin, wir halten an, ich steige aus, nehme die Dose, befreie das Logbuch, trage uns ein und lege sie wieder zurück. Ja, mehr sollte es eigentlich nicht sein, doch wir werden es erleben. Ihr seid live dabei. Naja, fast. Konserven live halt, ne? Die Viaduktkurve sportlich genommen, ja, noch ohne Reifenquietschen. Die Frau hat es vollkommen im Griff. Oh, ein Gegenverkehr. Noch ein Gegenverkehr. Noch mehr gibt. Ist hier ein Nest oder was? Ich bitte euch. Es ist ja. Ja, ja, im Listing steht die stark befahrene Sülztalstraße auch in Corona-Zeiten nicht gelogen, ein gut gemeinter Rat. Passt auf. Naja, dieser Cache wird kein leichter sein. Ah, Frau wird leicht nervös, klopft aufs Lenkrad. Was ein Schwachkopf. Also nicht der Radfahrer auf der Gegenseite, sondern der Typ, der trotz Gegenverkehr, sprich das langsame Fahrzeug vor uns und uns, den Radfahrer einfach noch mit geringem Abstand überholte. Ja, ich wiederhole es nochmal. Schwachkopf. Ich muss hier diverse Längen überbrücken. Boah, hier hat einer aber richtig gebremst, eine LKW. Wahnsinn, was hier für Spuren auf der Straße sind. Man kommt hier auch so selten her. Ich gehe davon aus, dass hier diese lauten Fahrgeräusche möglicherweise recht störend wirken können. Das werden wir dann nachher sehen. Aber live ist live, da kann man nichts dran machen. So, wir biegen ins Zielgebiet ein. Vor uns schiebt gerade ein LKW einen Rungenwagen auf die Straße. Ein weiterer LKW mit Holz beladen möchte aus der Straße raus. Radfahrer stehen auf dem Radweg. Und das Auto vor uns, es blinkt nicht mehr, es biegt nicht ab. Witt. Ein Baustellenschild, ich muss die Fahrerin gerade einmal anweisen zu wenden, damit wir nachher zurück können. So, wir sind im Zielbereich angelangt. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich es finde. Ich habe mit voller Absicht kein Navigationsgerät am Start. Soll ja einfach sein. Ein Schild. Tja, nicht direkt zu sehen. Hier sind Spuren, möglicherweise, hier war irgendwas angegrabbelt, ekelig. Ja, wir waren hier an dieser Stelle nicht unbedingt glücklich. Ich greife zum Plan B und schnappe mir mal das Navigationsgerät. Ganz ohne scheint es nicht funktionieren zu wollen. Möglicherweise ist es auf der anderen Straßenseite dieser vielbefahrenen Straße. Wir werden es erleben. Ein schnell gefundener Fix auf dem Satellitengerät. Eben mal kurz suchen. Aha. Antwort. Nee, das ist falsch. Kohle Eders, das ist hier gar nicht. Nee, da sind wir ja voll im falschen Bereich hier. So. Wollen wir mal ganz kurz hier drauf schauen. Und da hat ihn mit einem Griff sofort gefangen. Da ist er auch schon. In einer Farbe, die nicht erwartet war. Nichtsdestotrotz direkt gefunden. Das heißt doch so schön, wenn du es nicht in den ersten 5 Sekunden hast, sondern mindestens 10 Sekunden rumsuchst oder bis zu einer Stunde herumsuchst, muss im Log stehen, sofort gefunden, kein Problem. Ich setze mich zum Loggen ins Cashmobil, schaffe es mit einem dezenten Griff, das schwergängige Gewinde zu öffnen. Und tatsächlich ist das Logbuch ohne Pinzette erreichbar. Wunderbar. Hier ist echt was los. Ein Blick zeigt, das Logbuch Platz 22 ist noch frei. 2021 und auch noch. So, meine Holde trägt sich selbstverständlich auch ein. Danke. Ja, jetzt kommt das übliche Gefriemel. Wie kriege ich das Nano-Logbuch wieder so zusammengefrickelt, dass es anständig da reinpasst? Aber auch das sollte kein Problem sein. Ich habe mich mental vorbereitet. Das klappt wunderbar. Zu Hause werden wir dann feststellen, ob sich diverse Insekten wie Zecken oder ähnliche in der Wiese befunden haben. Doch noch scheint da auf den ersten Blick nichts zu sein. So, ich schraube jetzt diesen Nano wieder zusammen. Ich habe jetzt kein Foto gemacht. Aber ich weiß ja, Platz 22 war der Punkt. Noch eben das Auto abwarten. Jetzt kommt das nächste Auto. Noch ein Auto abwarten. Kommt wieder ein Auto. Was hier für Leute rumfahren, die haben hier überhaupt nichts verloren. Das sind lauter Kennzeichen, die kennt ihr, keine Sau. Kann ja jeder kommen. So, der Nano ist platziert, Fund, erfolgreiche Mission. Ich kann mit Fug und Recht sagen, sich mental vorzubereiten, bringt tatsächlich nichts. Ja, aber es ist das erste Mal, wer weiß das schon? Möglicherweise braucht man da einen gewissen Langzeiteffekt, was bedeutet, man muss sich täglich öfter und länger meditativ vorbereiten, um da einen gewissen Effekt zu verspüren. So kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. So. Ganz wichtig, Gel, Desinfektionsgel. Es geht nichts darüber, sich nach einem erfolgreichen Fund die Hände zu desinfizieren. Man weiß ja nicht, wer die Dose oder den Behälter vorher in den Fingern hatte. Nichts gegen die Personen, die vorher dran waren, aber sicher ist sicher. Ja, ich danke euch für diesen Live-Versuch, fürs Zuhören und schalte zurück ins Studio. Soweit zum Selbstversuch. Wer daran Spaß hat oder es selber mal probieren möchte, kann es ja tun und mir berichten, wie es ihm ergangen ist. Möglicherweise sogar live in der Pott-WG. Meldet euch. Ich bin gespannt. Ja, und dann kam diese Woche die ewig wiederkehrende Frage auf, was ist ein Traddi, was ein Multi, was ein Mystery? Herr Eigengott zwitscherte, Zitat, wird in letzter Zeit auffällig häufig falsch gemacht. Laut Guidelines sollen bei einem Multicache die Listing-Koordinaten auf die erste Station zeigen. Zitat Ende. Jemand anderes fiel in diesem Zusammenhang auf, dass vor einfachen Tradis Vorhängeschlösser immer häufiger hängen. Man müsse etwas suchen oder Aufgaben lösen, um an die Zahlenkombination zu kommen, was nervt. Ein weiterer zwitscherte richtigerweise, dass es passen würde, solange das Attribut Field Puzzle gesetzt sei. Ja, ist das so, ist das nicht so? Ich werde an dieser Stelle ein wenig Aufklärungsarbeit leisten und euch mal genau erklären, was ist. Bei einem Tradi befindet sich der Cache an den im Listing genannten Koordinaten. Punkt. Nirgendwo anders, in der Regel keine weitere Station, er ist halt da. Die Frage ist natürlich, kann man hingehen und kommt direkt dran oder muss man vielleicht vor Ort eine Aufgabe lösen? Oder muss man überhaupt eine Aufgabe lösen, um das Ding öffnen zu können? Spielt vollkommen keine Rolle, das Final ist an der Listing-Koordinate fertig. Eine andere Geschichte ist der Multi. Da soll, wie Herr Eigengott zwitscherte, die Listing-Koordinate auf der ersten Station liegen oder umgekehrt. Das heißt, ich kann im Listing sehen, wo fange ich an. Das heißt, ich fahre zur Listing-Koordinate, da startet das Ding. Es könnte jetzt sein, zum Beispiel bei Nachtcache ist es so, da liegt an dieser Stelle nun nichts und man muss ein bisschen rumleuchten, bis man den Beginn der Reflektorstrecke sieht. Jo, Sonderfall. Aber in der Regel Multi, Station 1 an der Listing-Koordinate. Mystery ist wieder anders. Da muss man in der Regel den Startpunkt recherchieren. Das heißt, das Fragezeichen liegt irgendwo virtuell in der Landschaft, aber da ist halt nichts. Kann etwas sein, muss aber nicht. In der Regel ist da nichts. Das heißt, du löst irgendein Rätsel, irgendeine Aufgabe und dann weißt du, wo es überhaupt losgeht. Jetzt kann dieser Mystery natürlich ein Multi sein oder auch ein Tradi sein. Aber weil man halt nicht weiß, wo es losgeht oder wo das Final ist, in dem Fall, ist es halt ein Mystery. Ist doch gar nicht so schwer. In diesem Sinne, Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.